Moin und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und heute geht es um ein Buch, das ich mir so nicht selbst gekauft hätte. Hab's aber zu Weihnachten geschenkt bekommen und hab's dann natürlich gelesen. Kann es entsprechend nur empfehlen. Also es war ein sehr interessantes Buch. Teilweise ein bisschen trocken, aber man muss sich da halt einfach durchkämpfen und vollen Fokus drauf geben. Es geht nämlich um das Buch Die narzisstische Gesellschaft. Das Buch wurde geschrieben von einem Psychiater und Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz und geht im Wesentlichen eigentlich auf Narzissmus drauf ein, was Narzissmus ist und in welchen Formen er auftreten kann, im Positiven und auch im Negativen. Das klingt jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nicht extrem spannend, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Und am Ende gebe ich dir auch noch ein paar Learnings mit, die man aus diesem Buch ziehen kann. Beziehungsweise, was es einem bringt, dieses Buch zu lesen. So, worum geht es jetzt in dem Buch? Es geht grundsätzlich um die Unterscheidung zwischen gesundem und ungesundem Narzissmus. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem gesunden Narzissmus an, weil das einfach ein gutes Einstieg in dieses Thema Narzissmus an sich überhaupt ist. Gesunder Narzissmus ist an sich erstmal die Grundlage für Selbstwert, dass man seinen eigenen Wert erkennt und auch für Selbstvertrauen. Denn die empfundene Selbstliebe, die man für die zwei Sachen braucht, die ist das Ergebnis, die man durch Zuwendungen, Einfühlung, Bestätigung und auch Befriedigung von individuellen Bedürfnissen als Kind erfahren hat, durch die Liebe der Eltern. Also man kann somit sagen, dass die Selbstliebe, die ja zu Gefühlen wie Selbstvertrauen oder auch den Selbstwert zu erkennen führt, im Ursprung von der Fremdliebe der Eltern abhängig ist. Und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, einfach wie extrem wichtig unsere Kindheit ist für unser späteres, weiteres Leben, wie sich das entwickelt. Denn ein Kind, das braucht Eltern, die in der Lage sind, sich auch in die Gefühlswelt des Kindes hineinzuversetzen zu können und dann auch entsprechend angemessen reagieren oder reagieren können, die Bedürfnisse befriedigen können, die das Kind hat. Hier macht nämlich eine Sache einen riesigen Unterschied. Einmal, ob die Eltern die Innenwelt, die Gefühlswelt des Kindes empathisch wahrnehmen und dazu neigen, die eigenen Vorstellungen und auch Erwartungen auf ihre Kinder zu projizieren und dann diese weiter zu vermitteln, was man ja vielleicht mal kennt aus dem Umfeld oder schon mal gehört hat. Extrem wichtig ist auch, dass die Einstellung und die Haltung der Eltern aus dem Herzen kommen. Denn die Kinder, die müssen empathisch wahrgenommen und verstanden werden. Man kennt das ja vielleicht von Eltern, die ihre Kinder mit materiellen Gütern überschütten. Die Kinder sind aber trotzdem nicht glücklich oder gerade auf der schiefe Bahn oder was auch immer. Und da ist dann der Unterschied, dass die Eltern gegebenenfalls nicht richtig empathisch sein können gegenüber ihren Kindern und sich auf sie einstellen können. Und dieses Defizit dann versuchen, mit irgendwelchen materiellen Gütern, Geschenken aufzufangen oder abzufedern. Unterbewusst natürlich. So, dann kommen wir jetzt aber zum extrem spannenden Punkt, dem ungesunden Narzissmus. Denn der besteht aus zwei entgegengesetzten Richtungen. Was heißt das? Wir haben einmal die übermäßige Selbstliebe. Das nennt er Größenselbst, der Autor. Und auf der anderen Seite die mangelnde Selbstliebe, das Größenklein. Und das sind beide Störungen, also sei es Größenselbst oder auch Größenklein, des Selbstgefühls. Also wie nehme ich mich wahr und wie fühle ich mich so? Und aus dieser Störung, aus diesem Problem können dann sogenannte Ich-Leistungen entstehen, die versuchen, diesen Mangel unterbewusst zu vertuschen. Der Autor das jetzt in vier Kriterien aufgegliedert, beziehungsweise noch mehr Charaktere. Ob man das jetzt so machen kann, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde nicht, aber um es mal darzustellen, er hatte da den gütigen Charakter, der geht dann eher in Helferberufe, indem er versucht, anderen zu helfen, vielleicht deren Wohl über sein eigenes stellt. Dann den musischen Charakter, der gute Voraussetzungen für eine künstlerische Tätigkeit hat und dann eher in Bürojobs ungeeignet ist. Dann das Verletzte selbst, das tobt sich gerne aus. Als Boxer, das war mir schon ein bisschen zu klischeehaft, das Beispiel. Und das Gekränkte selbst, das kann nach Machtstrukturen streben oder so strebt danach, mit deren Hilfe es dann Rache und üben kann und diese Kränkungen, die es erlitten hat in der frühen Kindheit, die dann wieder weitergeben kann. Also wie gesagt, ich fand diesen Part ein bisschen zu einfach gehalten, aber ansonsten ist das Buch ziemlich gut. Ansonsten gibt es noch die Ich-Leistungen, die führen nämlich zu großen Erfolgen durch Abenteuerlust, Pioniergeist oder auch das Entdecker, Wahn oder Lust. Das führt aber auch im Umkehrschluss dazu, dass die Folgen des Schaffens, der Leistung, nicht mehr in Verbindung gebracht werden von dem Schaffer. Das heißt zum Beispiel die Atomenergie, die wird zum Fluch, weil ja, Atome ist nicht so geil. Freude an der Mobilität, also Autos, Flugzeuge, was auch immer, da sind die Abgase momentan ein bisschen ja, das Bild am Trüben. Dann die Tierproduktion, so wie wir sie haben, die Fleischproduktion, die vernichtet komplett, also ganz viele Arten, die zerstört natürlich Kreisläufe. Dieses Verhalten kann man aber auch auf Plattformen wie zum Beispiel Facebook übertragen, die ja sagen oder gesagt haben, dass ja, wir erstellen die Plattform, was darauf passiert, sei es jetzt irgendwelche terroristischen Veröffentlichungen von irgendwelchen Bildern oder Propaganda, was auch immer, das ist nicht unser Problem. Klar, mittlerweile sind ja Leute eingestellt worden oder diese Teams vergrößert worden, dass da mehr Fokus drauf gelegt wird. Aber im ersten Schritt war es ja erstmal so, ja, das ist unsere Plattform, was drauf passiert, das entscheiden nicht wir. Beziehungsweise das können wir nicht beeinflussen. Da spiegelt sich ja auch wieder diese Problem dieser Ich-Leistung wieder. Ein anderes großes Problem ist aber, dass dieser Liebesmangel, der im Kindesalter entsteht, der kann dazu führen, dass die Kinder lernen, herauszufinden, wie sie auch zu Anerkennung und auch zu Zuwendung der Eltern kommen. Problem an der Sache ist nur, dass das zu einem lebenslang anhaltenden Prozess der Entfremdung werden kann. Man tut dann nicht, was wirklich zu einem passt, sondern das, was erwartet wird, um halt diese Bestätigung zu bekommen, die ja als Baby lebensnotwendig ist. Wenn man als Baby keine Zuwendung bekommt, dann kann man ja sterben, wenn die Mutter dann sich nicht mehr für das Baby interessieren würde. Um dann nochmal auf die zwei Wörter zu sprechen zu kommen, Größen selbst und Größen klein. Das Größen selbst, das zeichnet sich dadurch aus, dass der frühe Mangel an der grundsätzlichen Zuwendung motiviert zu allen möglichen Anstrengungen, um die dann noch lebensnotwendige Bestätigung zu bekommen, was ich gerade schon ein bisschen erklärt habe. Und auf der anderen Seite das Größen klein, das ist eine große Selbstabwertung. Dabei liegt die Ursache dann, oder kann sie in dem Bereich liegen, an mangelnde primäre Bestätigung und Annahme. Meistens wird es dann auch verbunden oder ist es gepaart mit Ablehnung und Abwertung durch so Sprüche wie, du bist nicht okay oder du kannst das eh nicht, das schaffst du nie im Leben. Solche Sachen, die dann zu einer Selbstabwertung führen. Im weiteren Teil des Buches geht dann der Hans-Joachim Maas auf diverse Bereiche ein, einmal die Gesellschaft, dann soziale Konflikte und gesellschaftliche Fehlentwicklungen und auch Beziehungen und was auch immer. Und ich bin jetzt hier so ein paar Bereiche rausgepickt, die ich ziemlich interessant fand, beziehungsweise halt so dazu geschrieben hat. Und der erste Bereich, den ich mir hier rausgesucht habe, ist die Gesellschaft so an sich, das Ganze. Denn er hat dazu geschrieben, dass die Grenzen zwischen noch normal, mal in Anführungszeichen, und schon pathologisch, das ist dann so ein bisschen, wenn man schon in die narzisstische Richtung geht, sehr fließend sind. Dadurch, was alle machen, also alle in Anführungszeichen, dadurch wird ja dann die Bewertung verzerrt, weil das ja alle machen. Und dann wird es ja schon wiederum als normal angesehen. Das kann ja auch passieren, dass eine ganze Bevölkerung entsprechend entfremdet lebt und das wird einfach nicht mehr wahrgenommen, weil halt alle so sind. Und der eine, der dann authentisch lebt, sich selbst verwirklicht und auch der Wahrheit nahe ist, der wird dann abgelehnt oder auch verfolgt beziehungsweise aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Da hat er auch ein gutes Beispiel gegeben. Der Bundestagsabgeordnete der CDU, Wolfgang Bosbach, hat sich eine von der CDU abweichende Meinung zum EU-Rettungsschirm erlaubt. Also seine Meinung hat er einfach vertreten gesagt und ausgesprochen. Und der Kanzleramtminister Pofalla hat dann gesagt, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Und das zeigt ja, dass dieses Bedrohungsgefühl, das dann aufkommt, wenn einer diese kollektive Verleumdung oder diese kollektive andere Meinung nicht vertritt, dass das dann ja schon so diese Art Bedrohungsgefühl hervorruft und dann entsprechend reagiert werden muss oder abreagiert werden muss. So, dann hatte ich noch aus dem Bereich soziale Konflikte mir was rausgeschrieben, was ich besonders interessant finde, denn da hat der Hans-Joachim Maas geschrieben, dass die meisten Paare funktionieren nach dem Art narzisstisches Kollisionsprinzip, teilweise auch Freundschaften, die leben davon, diese Beziehungen, dass einer den aktiven Part übernimmt und auch dann Ideen entwickelt oder ja, die Beziehung voranbringt, was auch immer, und der andere das dann dankend annimmt und dann halt entsprechend den passiven Part einnimmt. Und auch interessant, bei jedem Zusammentreffen von mehreren Personen, also von der Gruppe, da führt ja oft dann einer das Wort und die anderen sind dann ja so eine Art dankbarer Zuhörer, die dann sich nicht viel einbringen. Und ja, dann gibt es natürlich, kann es vorkommen, dass es Konkurrenz gibt, durch eine doppelte oder eine Mehrfachführung. Das kann dann aber dazu führen, dass es einen Machtkampf gibt und dann sich einer halt durchsetzt oder vielleicht auch zwei sich durchsetzen. Das natürlich kann man schlecht verallgemeinern und kommt immer auf die Gruppendynamik drauf an. Einen interessanten Punkt hat er auch noch erwähnt in dem Bereich, und zwar der häufigste Trennungsgrund laut ihm ist, dass die benötigte Anerkennung in der Beziehung nicht mehr ausreicht und beziehungsweise dann einer der Partner so wahrnimmt. Und das heißt im Umkehrschluss aber eigentlich auch wiederum, dass das benötigte Regulationsbedürfnis nicht mehr ausreichend befriedigt wird. Was wiederum bedeutet, dass man sich keine weiter bestehenden Erfolge, in Anführungszeichen, mehr verspricht aus dieser Beziehung für Größen selbst und Größen klein. Außerdem ein extrem interessanter Punkt, den man auf so viele Bereiche übertragen kann, beziehungsweise der dann darstellt oder zeigt, wieso etwas so ist. Und zwar gesellschaftliche Fehlentwicklung. Denn hier ist interessant, dass erst das reale Ende der Abwehr und die tatsächliche Lebensbedrohung, wenn die eintreffen, die schaffen dann erst eine Chance zur Einsicht und zur Veränderung bei demjenigen oder bei der Gesellschaft oder bei den Politikern, dass sie etwas anders machen müssen. Das ist nicht die Vernunft, auch nicht das Wissen, wo man das ja vielleicht der ein oder andere vermutet, mit der Wissensgesellschaft, in der wir heute leben, oder auch nicht die Einsicht in eine Notwendigkeit, die uns dann umsteuern lassen, sondern es ist einfach die nackte Bedrohung oder Kampf, mal in Anführungszeichen, ums Überleben. Und diesen Faktor sieht man extrem häufig und extrem gut in Sachen wie Atomenergie, zum Beispiel der Reaktor Tihange in Belgien, der ja, laut den Zeitungsartikeln sehr brüchig ist und ja, da gibt's auch immer, wird ja immer wieder runtergefahren und anstatt das Ding einfach mal abzuschalten und aufzulösen, nein, man bastelt weiter oder lässt es weiter betreiben, auch wenn das Teil hochgehen könnte, dann das ganze Billigfleisch, die Milchüberproduktion, die ja, extreme Unsummen kosten und also die Milchproduktion, Billigfleisch nicht, aber die einfach viel kaputt machen, die Umwelt kaputt machen und ja auch zum Klimawandel beitragen. Aber auch die Abholzung des Regenwaldes, um da irgendwelche Sojaplantagen anzubauen, um den Sojabedarf in Europa zu decken, oder was auch immer. Also da gibt es zig Beispiele in dem Bereich. Dieses Phänomen kann man eigentlich sehr gut in so Themen wie soziale Fragen oder so soziale Angelegenheiten und auch Umweltthemen platzieren. Da gibt es natürlich Menschen, die dafür sind, die sich da engagieren und einsetzen in den Bereichen. Aber für die breite Mehrheit, für die ist es egal, weil es gerade bequem ist. Der Status quo kann erhalten werden, für einen gewissen Zeitraum zumindest. Die Nebenwirkungen oder beziehungsweise welche Probleme damit verursacht werden, die sind aktuell dann noch nicht so greifbar und also wie zum Beispiel ein steigender Meeresspiegel, sondern die werden erst in der Zukunft eintreten und haben uns damit eigentlich nicht zu interessieren. Also so der Gedankenprozess wahrscheinlich von vielen, aber auch natürlich wieder unterbewusst. Das zeigt uns wieder sehr gut, dass unser Gehirn eigentlich darauf getrimmt ist oder auch so gebaut ist, linear zu denken, also kein exponentielles Wachstum oder andere Sachen wahrnehmen oder richtig greifbar wahrnehmen zu können und auch nicht so weit in die Zukunft gucken können beziehungsweise die nicht so richtig wahrnehmen. Denn viele können sich ja gar nicht vorstellen, was sie zum Beispiel so an Zielen in einem halben Jahr erreichen können, sondern in vielleicht 5, 10 Jahren, dass man sich ja viel größere Ziele setzen kann. Wofür man jetzt aber diese Erkenntnis sehr gut nutzen kann, ist für soziale oder Umweltprojekte, Themen, dass man hier nicht auf diesen Vernunft und auch Wissen, Einsicht Faktor setzt, was ja oft auch mit Prospekten versucht wird, zumindest so wie ich das wahrnehme und was ich so in meinem Umfeld sehe, sondern dass man da eher versucht natürlich dann irgendwie auf diese nackte Bedrohung, dass man diesen Faktor Überleben anspricht und ja, um dann den anderen wachzurütteln und dann eher dazu bringt, sich für dieses Thema einzusetzen, sich dafür zu interessieren oder überhaupt irgendwas damit anfangen zu können. Ansonsten geht es in dem Buch aber auch noch darum, wie man als Eltern mit seinen Kindern umgehen sollte. Also ich glaube, das Buch sollte man echt nochmal lesen, kurz bevor man Kinder bekommt, weil da echt viele Sachen drin stehen, wo man denkt, wow, Also da kann man schon bei seinen Kindern sehr viel kaputt machen im ganzen Leben und da sollte man natürlich dann schon ein bisschen darauf achten, dass man vieles richtig macht. Dann geht es auch noch um Narzissmus im Alter, also wenn man älter wird, bei Sex in Beziehungen, das hatte ich ja schon, und noch ganz viele andere Themen. Außerdem geht aber auch auf einen sehr interessanten Punkt ein, wie ich finde, und das ist, wie man die richtige Intimität in einer Beziehung erreichen kann. Und dazu will ich mal kurz was vorlesen aus dem Buch. Und zwar geht es hier um eine Situation, in der sich beide Partner unabgesprochen darin einig sind, dass sie ihre Beziehung unbedingt harmonisch weiterleben wollen und dass es so bleibt. In solch einer Beziehung könnte dann ein Dialog zwischen Partnern wie folgt ablaufen, beispielhaft: A, ich bin heute aber müde. B, das ist auch gut zu verstehen, bei deinen Anstrengungen. A, ja, das war wieder mal sehr viel heute. B, am besten du legst dich ein bisschen hin. Und wenn du magst, lege ich mich dazu, mir täte es auch gut. Oder A, ich könnte mich ja so aufregen über meinen Vater. B, der hat sich aber auch wieder mal so richtig gezeigt. A, wenn ich nur wüsste, wie ich darauf reagieren könnte. B, dir wird schon was einfallen. Du hast es bisher immer gut gelöst. A, du machst mir Mut, nur gut, dass ich dich hab, sonst könnte ich verzweifeln. B, ja, das gebe ich gern zurück. Mir geht es auch so mit dir. Es geht dann hier um Übereinstimmung, nicht um die Lösung des Problems, um dann eine Lösung zu finden. In einer echten partnerschaftlichen Gespräch, da würde hingegen etwas wie folgt verlaufen. A, ich könnte mich ja so aufregen, mein Vater. B, du bist verletzt. A, er trifft immer meine Wunde. Er trauert mir einfach nicht zu. B, und du glaubst ihm immer noch? Machst dich abhängig von seinem Urteil? A, ja, ich bin davon immer noch nicht los. Das belastet mich sehr. B, was könntest du tun? A, ich werde mit ihm sprechen. B, was willst du sagen? A, er soll mich endlich in Ruhe lassen. B, ich finde das gut, wenn du dich abgrenzt, aber dass er deine Forderung nachkommen wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. A, du hast recht, ich werde ihn nicht verändern, aber ich muss ihn nicht mehr zum Maßstab machen. B, ja, du hast auch längst eigene Maßstäbe, die mir auch nicht alle gefallen. A, ich weiß, aber wir können uns wenigstens verständigen. Anschließend steht hier dann noch Partnerschaften leben vom Zuhören, von Einfühlung, Verstehen und von Akzeptanz anderer Positionen. Das setzt bei den Einzelnen ein intaktes Selbstwertgefühl voraus, um das Intensitätserleben auszugestalten und wirklichen Kontakt zum anderen herstellen zu können. Also ich fand den Dialog extrem spannend, da auch für mich Intimität in einer Beziehung ja, sehr wichtig ist. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie er da seine Beziehung gestalten möchte. Ja, um dann aber noch abschließend so auf die Learnings zu sprechen zu kommen, was kann man jetzt aus diesem Buch ziehen, wenn man es liest? Man kann sich selbst und auch seine Umwelt deutlich besser einschätzen, beziehungsweise kann man versuchen auszumachen, wo gewisse Verhaltensweisen herkommen könnten und ob die vielleicht normal Anführungszeichen sind oder ob da vielleicht schon eine Art narzisstische Störung hintersteckt. Gerade das mit der gesellschaftlichen Fehlentwicklung, was ich eben mehrfach darüber gesprochen habe, sehr interessantes Thema. Dann kann man oder hinterfragt man auch seine eigene Entscheidung, ob man etwas machen möchte, wenn man es wirklich machen möchte, oder ob man damit jemand anderen gefallen möchte, oder wo man was macht, gerade hier im Social Media Bereich. Ist ja auch viel mit Selbstdarstellung und ja, da kann das natürlich schon mal stark mit einfließen. Und was ich auch ja wirklich sagen kann, weil es dann natürlich auch viel um die Kindheit geht, das Buch ist gut für angehende Eltern, da man ja auch extrem viel über Kindheit erfährt, was man ja kaputt machen könnte fürs gesamte Leben. Also das ist schon gruselig. Darf man natürlich jetzt auch nicht zu überempfindlich werden, falls man Kinder bekommt, aber gut, trotzdem ziemlich interessant, wie da sich Sachen auswirken können. Dann die Kommunikation und auch besonders im Umgang mit Menschen. Da lernt man viel, also zum Beispiel durch Dialoge gerade, wie man da besser vorgehen kann oder was auch viel sinnvoller ist für eine tiefgreifende Beziehung. Und dann, wie gerade schon kurz angesprochen, wie man wirklich tiefgreifende Beziehungen haben oder aufbauen kann, oder sich dann entwickeln kann und auch echte Intimität aufbaut in einer Beziehung. Also um es abzuschließen, ich finde das Buch extrem interessant und spannend. Ist teilweise ein bisschen trocken, also das ist war bei mir genauso. Mussten sich ein bisschen durchkämpfen, aber die Learnings, die sind schon, und also was man da so mitnimmt, ist schon interessant und kann einen echt weiterbringen. Also an dieser Stelle von mir eine klare Leseempfehlung. Gut, das war's dann auch wieder für heute. Ich bin Niklas und das war eine Folge vom Entdecker Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.